1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Da sind wir. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht. Heute wieder, wie immer, dienstags. Und das heißt, ihr könnt hier anrufen. Live, im Radio, im Fernsehen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050. Kostenfrei, natürlich. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht, die heißt Ina. Und die Ina ist 25. Guten Morgen, Ina. Moin, hallo. Darf ich Jürgen und du sagen? Natürlich, das musst du sogar. Das ist cool, Pflicht wunderbar. Hier. Ich bin wahnsinnig glücklich, durchgekommen zu sein, gleich beim ersten Mal. Dankeschön an dieser Stelle. Und zwar bei mir geht es darum, ich hätte gerne den Rat aus deiner Sicht, aus deinem Alter, von einem Mann in deinem Alter. Und zwar, wie gesagt, ich bin 25, was auch stimmt. Und ich habe einen wunderbaren Mann vor 3,5 Monaten kennengelernt, der 45 ist. Mhm. Und es stimmt zwischen uns einfach auf wahnsinnig vielen Ebenen. Die Sache ist jetzt, wir haben uns, wie es so üblich ist, momentan wahrscheinlich so in Mode ist, im Internet kennengelernt. Mhm. Auch noch in einem Forum, was speziell auf Sexkontakten aufbaut. Okay. Und dort haben wir uns halt kennengelernt. Und es hat sich dann aber einfach unglaublich viel entwickelt. Das heißt, mittlerweile kennt er Leute aus meinem Freundeskreis, ich kenne Leute aus seinem Freundeskreis. Das heißt, ihr habt euch oft auch schon persönlich getroffen? Ganz oft, wir haben das ganze Wochenende miteinander verbracht, ja. Wir gehen zu kulturellen Veranstaltungen, also wir sind beide sehr im kulturellen Bereich auch, also wir verbringen ganz tolle Zeit, wir haben erst in der Politik, wir sprechen über diese Sachen, wir machen ganz normale Sachen. Ja. So, und jetzt ist einfach die Sache, ich bin ein bisschen ein gebranntes Kind, nicht ich persönlich, sondern durch meine Schwestern vor allen Dingen, die wahnsinnige Scheiße mit ihren Ehemännern erlebt haben. Mhm. Und kam so ein bisschen auf den Trichter, ich wollte ihn einfach testen, auch wenn das gemein ist, ich weiß. Aber halt in dem Forum, in dem wir uns kennengelernt haben, habe ich einen Fake erstellt. Und er ist mittlerweile auf diesen Fake wirklich angesprungen. Was heißt Fake erstellt? Naja, ich habe etwas erstellt, was halt komplett das Gegenteil ist von mir, vom Aussehen her, mit einem Profil, was absolut nichtssagend ist. Achso, und darauf ist er angesprungen und hat diese Person, hinter der du dich verbirgst, angesprochen. Ich habe ihn angesprochen, er hat zuerst sehr vage nur reagiert. Und warum ist er überhaupt noch in diesem Chat, wenn er groß und frisch für dich verliebt ist? Die Sache ist, er hat mir am Wochenende sogar von dieser Person erzählt, die ihn dort anschreibt. Mhm. Er hat mir sogar erzählt, dass er davon ausgeht, dass es ein Fake ist. Dass er sogar vermutet hat, dass ich es bin, aber das einfach nicht glauben kann. Mhm. Aber das ist doch schon mal nett, dass er dir das erzählt. In jedem Fall, ja. Aber? Und jetzt kommt halt die Sache dazu, dass für Samstag quasi zwischen diesem Fake und ihm ein Date ausgemacht wurde. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, die Sache ist, dieser Mann, das ist der erste Mann in meinem Leben, der mir Rosen schenkt. Das ist der erste Mann, der mich wie eine Frau einfach behandelt, mhm. ja, und mit sehr viel Würde, mit sehr viel, es ist so viel Intelligenz. Aber dieser Mann, und so aber dieser Mann verabredet sich jetzt mit einer anderen. Genau. Und jetzt ist einfach meine Frage, würdest du sagen, soll ich dorthin gehen und sagen, hallo? Soll ich, soll dieser Fake einfach nicht mehr reagieren? Was für eine Position soll ich da beziehen? Ich hab's verstanden. Ich meine, ich habe mich selbst in die Scheiße reingeritten, klar. Bitte? Ich meine, ich habe mich da jetzt selbst ein bisschen in die Scheiße auch reingeritten. Naja, okay, aber er hat dir davon erzählt, dass er angeschrieben worden ist. Ja, genau. Hat er dir einmal davon erzählt oder ist das... Mehrmals, zweimal insgesamt. Und wann ist das vereinbart, wann ist dieses Treffen vereinbart worden für Samstag? Im Prinzip hatte er es vor einer knappen Dreiviertelstunde per E-Mail bestätigt. Ja, das heißt, das heißt, er hat auch noch gar keine Chance gehabt, es dir zu erzählen. Na doch, er hat mir am letzten Wochenende halt von dieser Person erzählt. Gut, aber du hast doch gerade erst von einer Viertelstunde die Bestätigung von ihm bekommen, dass er da hingehen will. Ja, aber er hatte diese E-Mail von mir quasi schon vorher bekommen. Das ist alles ziemlich zeitversetzt. Also er hat heute erst nach 4 Tagen quasi auf diese E-Mail überhaupt geantwortet und gesagt, dass er sich auf dieses Treffen freut. Okay, aber heute hat er sich entschieden, dann dahin zu gehen. Genau, richtig. Also herausfinden zu wollen, wer steckt einfach dahinter. Und in dieser E-Mail, die halt von ihm gekommen ist, an diesen Fake, ist so viel Mühe, so viel Gründlichkeit in der Planung von diesem Treffen, wo er anfragt, wollen wir danach zu dir gehen, zu mir gehen, soll ich noch eine Flasche Champagner organisieren, soll ich ein Hotelzimmer mieten? Aber hör mal, das muss dich doch total ärgern und verletzen. Absolut. Natürlich. aber hallo, ihr seid in einer Phase des Verliebtseins. Absolut. Und, ich meine, dann macht er sowas. Die Sache ist, er schreibt mir, er sagt mir, dass ich ihm so viel bin, dass ich ihm so viel wert bin auf so vielen Ebenen. Wir hatten eine Phase, wo es schon so ein bisschen hochherging und er sagt mir, da ist wirklich nichts seit den Monaten, die wir uns kennen, mit keiner anderen Frau gewesen. Dann finde ich, solltest du da hingehen am Samstag. Mhm. Und da möchte ich mal sein Gesicht sehen, was er dann sagt. Und da musst du ihn zur Rede stellen. Gut. Allein die Tatsache, dass er sich jetzt darauf eingelassen hat, ja, zerstört das nicht schon ganz viel bei dir? Ja, natürlich. Besteht denn die Chance, das nochmal gut zu machen von seiner Seite? Ich muss sagen, ich bin so vorsichtig mit Männern und er ist mir so viel wert und ich habe eine Angst davor, verletzt zu werden, aber irgendwie hängt so viel schon von mir an ihm und an dem. Hätte er noch mal eine Chance? Ich denke schon, leider. Wenn er sich entschuldigt oder erklärt, wobei, wenn der das wirklich macht, das wissen wir ja noch gar nicht. Vielleicht erzählt der dir ja auch morgen davon. Ja. Man weiß es nicht. Wenn er dir immer vorausgesetzt, er hält das geheim, er erzählt es nicht, und das passiert dann wirklich und ihr trefft da aufeinander, finde ich das schon ein hartes Stück. Ja. Dann würde ich so denken, der hat das einmal gemacht, der macht das auch, wenn er jetzt 1000 Bekundungen formuliert, er macht das auch ein zweites Mal. Die Sache ist auch, wir haben beide füreinander, für uns, auch zum Beispiel HIV-Tests gemacht, bevor wir miteinander geschlafen haben. Das heißt, wir haben 3 Monate auch noch gar nicht wirklich einen Sex miteinander gehabt. Das heißt, es sind schon Sachen, die so ihren Gang gehen, die sehr gewissenhaft auch eigentlich sind. Und es passt nicht wirklich in das Bild. Und dein Mitarbeiter meinte vorhin auch schon, vielleicht will er den Spieß auch umdrehen und will einfach sehen, okay, wer ist hier am längeren Hebel? Nur dann frage ich mich, warum gibt er sich so eine Mühe, so eine E-Mail zu schreiben? Und die ellenlange... Also du meinst, es könnte sein, dass er vermutet, dass du das bist? Ja, oder... Aber was sollte er davon haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Deswegen die Sache, dieser Mann ist 20 Jahre älter als ich. Ist er solo? Er ist solo. Er war verheiratet. Er hat auch Kinder. Aber er lebt in super geordneten und geregelten... Was mich ja schon nachdenklich stimmte, was ich gerade schon mal gesagt habe, ist, dass der überhaupt in diesen Sex-Chat wieder reingeht, nachdem er sich in dich verliebt hat. Ja, wie gesagt, das kam ich gerade gar nicht zu berichten. Ich habe ihn daraufhin auch darauf angesprochen, warum er dort überhaupt noch angemeldet ist, weil ich mich sofort abgemeldet habe, weil ich hatte gerade eine ziemlich heiße Phase und war so fertig und hatte keinen Bock mehr auf diesen ganzen Zirkus. Und er sagte mir, er nutzt es lediglich, um in Foren sich über verschiedene Clubs und Veranstaltungen halt in der Stadt, in der wir wohnen, zu informieren. Naja, aber okay, da denke ich natürlich, das kann man auch anders. Im Internet auch anders. Ja, das kann man natürlich auch anders. Also Ina, ich würde es jetzt eskalieren lassen und würde... Knallen lassen. Ja, gehen. Mhm. Und dann soll er sich erklären. Und je nachdem, wie er dann reagiert und wie er sich erklärt, kannst du ablesen, ob das ehrlich ist oder ob du da wirklich sehr vorsichtig sein solltest oder dich gar abkehren solltest. Ja? Wunderbar. Mhm. Ich bedanke mich. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050. Telefonnummer. E-Mail domian@wdr.de. Hier ist Norbert. Norbert ist 70. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Norbert. Um was geht's bei dir? Ja, ich mit Interesse verfolge ich ja immer diese Sendung, wann immer ich kann. Und die gestrige Sendung, wo dieses junge Mädchen von ihrer Mutter, die im Koma seit 5 Jahren liegt, berichtet hat, sind so dann wieder schlimme Erinnerungen mir aufgekommen, die ich also erlebt habe. Und wenn ich das mal kurz erzählen darf. Ja, was hast du erlebt? Erzähl mal. Ich, meine verstorbene Frau, die ist 1997, nachdem sie immer Ausfallerscheinungen hatte im rechten Bein und keiner sich das erklären konnte, bin ich dann mit ihr in die medizinische Hochschule gefahren. Und dort hat man dann, sie war 3 Tage dort, festgestellt, dass sie ALS hat. Mhm. Also eine schwere Autoimmunerkrankung. Diese Krankheit, die kannten wir beide nicht. Von der Krankheit hatten wir bis dahin nichts gehört. Mhm. Und dass diese Krankheit dort mit solchen schrecklichen Weiterungen dann dort in der nächsten Zeit sich fortgeschritten dargestellt ist. Hat. Mhm. Ich hatte, um es kurz zu sagen, ich wurde nach 3 Tagen von dem Oberarzt der Station angerufen und er wollte mich unbedingt sprechen und ich sollte meine Frau wieder abholen. Ja, das habe ich dann auch gemacht und dann er erklärte mir dann, was sie hat und hatte mir bei der Gelegenheit gleich gesagt, also ich rechne sie damit, dass ihre Frau nur noch ein halbes Jahr zu leben hat. Mhm. Das war also ein furchtbarer Schlag. Ja. Hast du es deiner Frau oder hat man es deiner Frau auch gesagt? Nein, man hat es ihr nicht gesagt und man hat es nur mir gesagt und ich habe es ihr also auch nicht gesagt. Wie lange hat sie denn da noch gelebt? Noch 3 Jahre. 3 Jahre? 3 Jahre. Und wie war der Zustand? Das war kein Leben. Wenn ich das mal kurz erzählen darf. Also sie war dann zu Hause und dann ging diese Krankheit relativ schnell vor sich. Mhm. Und sie konnte nach 4 Monaten konnte sie nicht mehr sprechen. Mhm. Und dann ging die Krankheit so weiter. Und nach einem Jahr waren erst die Arme gelähmt. Und dann etwas später waren die Beine gelähmt. Also mit anderen Worten, sie war völlig gelähmt, konnte nicht mehr sprechen. Und war bettlägerig? Sicherlich. Sie war ein totaler Pflegefall geworden. Mhm. Wie war die geistige Situation? War sie das ist ja eben das besonders Schlimme an dieser Krankheit, dass die Menschen, die es ist ja eine Autoimmunkrankheit, die bleiben bis zum Schluss völlig klar im Kopf. Mhm. Das heißt, sie hat dieses ganze Leid und dieses ganze Elend komplett bewusst mitgemacht. Beim vollen Bewusstsein. Also die Entwicklung war so, wie du gerade gesagt hast, dass sie dann ganz gelähmt war, nicht sprechen konnte. Und gab es dann noch weitere körperliche Erscheinungen? Nein, es war nur so, dass die Kommunikation, die war ja dadurch, dass sie nicht mehr sprechen konnte, sich quasi gelähmt war, war die Kommunikation nur noch über die Augen möglich. Also die Augenlider konnte sie bewegen? Was ein bisschen schwierig war, aber so langsam hatten wir dann da solche, oder jedenfalls uns da so etwas da entwickelt, wo ich so einigermaßen aus ihren Augen ablesen konnte, was sie wollte und was sie nicht wollte. Weil der Zustand, so wie du ihn hast. Dann muss ich ja sagen, und das war eben, ich habe sie als Pflegefall bis zum Schluss bei mir im Haus gehabt. Mhm. Weil ich nicht wollte, dass sie irgendwo in ein Heim kommt oder so. Hat natürlich für mich bedeutet, dass ich meine Tätigkeit aufgeben musste, weil ich sie waren 24 Stunden Pflege, ich musste für sie immer da sein. Und was hast du beruflich gemacht vorher? Ich hatte ein Architekturbüro. Mhm. Ist deine Frau in diesem Zustand, wie du sie gerade beschrieben hast, den Zustand, war dieser Zustand so bis zu ihrem Tod? Der war bis zu ihrem Tod. An was stirbt man dann letztendlich, wenn man diese Erkrankung hat? Ja, man stirbt letztendlich daran, dass zum Beispiel es dann nicht mehr möglich ist, dass der Kranke keine Nahrung und keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen kann, weil alles total ausfällt. Mhm. Er stellte sich die Frage bei euch, ob sie künstlich ernährt werden soll? Nein, das hätte, und das ist ja auch das, was ich immer wollte nicht mehr leben. Sie war eine hübsche, kluge, liebenswerte Frau. Wir waren 35 Jahre verheiratet. Mhm. Wir haben ein paar Kinder zusammen gehabt, die längst erwachsen sind. Mhm. Aber man selbst ist ja als Ehepartner jetzt mit dieser kranken Frau allein. Mhm. Man kann, wie gesagt, keine vernünftige Kommunikation mehr führen. Mhm. Und man sieht, wie ein Mensch jeden Tag immer mehr zerfällt. Mhm. Das ist so was Furchtbares, das mitzuerleben. Das zerreißt einen. Mhm. Das zerreißt einen. Man möchte am liebsten, man ist ja allein mit der Situation und man weiß, man kann einfach auch nichts machen, weil gegen diese Krankheit gibt es keine Medikamente und keine Möglichkeit. Das ist eine Krankheit, die einfach, wenn sie begonnen hat, unweigerlich zum Tode führt. Ich hatte gerade gefragt, Norbert, nochmal vielleicht die Frage zu der künstlichen Ernährung. Stellte sich die Frage bei euch? Die Frage, die hat sich bei uns insofern nicht gestellt, weil ich wollte ihr ersparen, dass sie dieses Leiden noch länger über sich ergehen lassen muss. Das kann ich gut verstehen. Das war sicherlich ganz auch in ihrem Sinne. Das war ganz in ihrem Sinne, denn wenn es nach ihr gegangen wäre, dann wäre sie schon eher gestorben, denn sie wollte unbedingt sterben. Aber für mich war ja die keine Möglichkeit, denn das ist ja hier in diesem Land so mit der Sterbehilfe. Da macht man sich ja den Strafbar. Also gab es da in dieser schlimmen Zeit Momente, wo du für dich überlegt hast, wenn es in Deutschland möglich wäre, hättest du sie erlösen wollen? Ja. Ich hätte das getan. Weil ich konnte das einfach nicht mehr mit ansehen, wie dieser Mensch, diese Frau gelitten hat. Das hat einen zerbrochen innerlich. Und ich muss sagen, das ist jetzt 10 Jahre her. Ich leide heute noch darunter. Das glaube ich. Das verfolgt mich. Ja, das glaube ich. Das verfolgt mich. Das sind das waren wahrscheinlich die einschneidendsten Erlebnisse deines Lebens, diese 3 Jahre. Vergisst man nie. Ja. Das vergisst man nie und das nehme ich mit, dieses schreckliche Erlebnis, bis ich selbst nicht mehr auf dieser Welt bin. Ist sie dann, als sie gestorben ist, friedlich gestorben oder war das auch nochmal eine große Qual für sie? Naja, sie ist dann eingeschlafen. Ja. Sie ist dann eingeschlafen und ich habe sie dann am nächsten Morgen habe ich sie dann aufgefunden und da hat sie nicht mehr gelebt. Hast du da ein Gefühl der Erleichterung verspürt? Nein, das war zunächst das Gefühl unendlicher Trauer, dass sie nicht mehr da war. Denn auch wenn sie dort so krank da lag, aber sie war noch. Sie war da. Sie war für mich noch da. Aber dann muss ich sagen, nach einigen Tagen, dann habe ich eine gewisse Erleichterung für mich und auch für sie gespürt. Genau, für sie auch. Ich wusste, jetzt hat dieses furchtbare Materium, so würde ich es mal sagen, das ist ja die Hölle, wenn man das so als Angehöriger mitbekommt. Ich stelle es mir einmal auf der einen Seite als Angehöriger ganz furchtbar vor, aber auf der anderen Seite auch als Betroffener. Du bist ja in einem Gefängnis. Du kannst gar nichts machen. Du merkst ja, du empfindest bei vollem Bewusstsein das langsame Sterben und den Verfall deines Körpers. Ja, sie hat das als Betroffene wahrgenommen. Und ich habe es als ihr Mann so schmerzlich wahrgenommen, weil ich ihr nicht helfen konnte. Man steht machtlos daneben, man kann nichts tun. Und was mir da am Herzen liegt, ist in dem Zusammenhang mal Folgendes zu sagen. Die Gesellschaft neigt sehr leichtfertig dazu, Menschen, die so einen kranken Menschen zu Hause haben und die dann, wenn dieser kranke Mensch dann quasi auch nicht mehr kommunikationsfähig ist und sie durch welchen Zustand, Umstand auch immer, dann einen anderen Menschen kennenlernen, der sie so ein bisschen, sagen wir mal, auf den aus dieser Sache dort gedanklich rausbringt. Ja. So wie das ja wohl auch in dem gestrigen Gespräch war, wo die Tochter sich beklagt hat, der Vater hätte eine Freundin und so weiter. Ja. Man muss das verstehen, denn den es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, ja, sage ich mal. Weil natürlich der Betroffene, also ist im Fall der Angehörige, einer enormen Belastung ausgesetzt ist und es dann auch eine Erleichterung ist für ihn, ja, wenn die, eine Ablenkung. Die Belastung, die ist so kolossal. Ich dachte, es gibt dann eigentlich immer zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt so, ich mache jetzt Schluss und nehme die Kranke mit und mache selber Schluss, weil ich es einfach nicht mehr ertrage. Mhm. Weil die Belastung, die ist so groß, die geht wirklich, also unerträglich. Ich merke das, wenn du nach 10 Jahren noch mit so einem Herzen darüber sprichst, wie tief das in dir verwurzelt ist oder wie tief das dich erschüttert hat. Und gestern kam die Erinnerung natürlich während des Gesprächs mit der 16-jährigen Anruferin. Ja, ja, die ja quasi Art ihrem Vater einen Vorwurf machte, dass er da eine neue Partnerin hat. Ja. Was weiß sie denn? Ich bin sogar der Meinung, dass er seine Frau unendlich liebt, die dort im Koma liegt. Dass er aber das nicht mehr ertragen kann. Deswegen also auch fast da nicht mehr hingeht. Weil sie nimmt ihn ja ohnehin nicht wahr. Und weil er es einfach nicht mehr ertragen kann. Lieber Norbert. Dafür muss man Verständnis haben. Ich danke dir für diesen Hinweis. Und ich gucke so ein bisschen auf meine Uhr. Unsere Zeit läuft etwas weg. Ja. Ich danke dir für den Hinweis und ich danke auch für deinen Anruf. Ja, gern. Und wünsche dir, obwohl du diese schlimmen Erinnerungen in deinem Herzen trägst, dennoch alles Gute von ganzem Herzen. Ja, ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss, Norbert. Ben ist hier und Ben ist 15. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Ben. Darf ich Jürgen sagen? Ja, wie du willst. Okay, ich habe ein Problem. Und zwar besuche ich jetzt die 9. Klasse auf meiner Schule. Mhm. Und in unserem Jahrgang gibt es eine ziemlich große Clique, also Umfassklique will ich jetzt mal sagen, oder auch Gang oder wie auch immer. Die umfasst so fast den ganzen Jahrgang. Es gibt so aus jeder Klasse dann 2, 3, die nicht dazugehören. Und ich gehöre leider auch dazu. Also du gehörst nicht dazu? Doch, zu der Clique gehöre ich. Achso, du gehörst zu der Clique dazu, achso. Ja, aber das Problem ist eben, dass die ziemlich kriminell sind. Also, ich war damals in der 8. Klasse, als ich, ja, also es gibt jetzt kein festes Aufnehmen, aber als ich halt dann so mit denen rumgehangen bin. Mhm. Und sind das nur Jungs? Was? Sind das nur Jungs? Nee, es sind Jungs und Mädchen. Ja. Mhm. Und, ja, das ist halt alles mit Alkohol und Zigaretten klauen und sowas. Achso. Das volle Programm. Also was wird denn noch geklaut? Also Alkohol, Zigaretten werden geklaut? Ja, eigentlich hauptsächlich Alkohol und Zigaretten und manchmal auch so Kleinkram, den jetzt keiner braucht, sowas wie Tintenkeller oder sowas. Ja, wo wird der Alkohol und die Zigaretten, wo wird das geklaut? Also meistens beim Bäcker um die Ecke oder bei der Tankstelle. Ja. Und also Alkohol, möchte ich sagen, und Zigaretten habe ich noch nie geklaut. Mhm. Aber wenn man jetzt dabei ist, dann möchte man natürlich, wollte ich in der 8. Klasse unbedingt cool sein. Mhm. Und hab dann natürlich auch mitgemacht. Mhm. Aber jetzt in der 9. Klasse wird das eben immer extremer. Ich hab den Verdacht, dass einige von denen auch Drogen nehmen. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher und jetzt möchte ich halt aufsteigen. Aber das Problem ist eben, die Leute, die nicht dabei sind, die werden extrem von den anderen runtergemacht. Also von wegen Beleidigung und Ausgrenzung und sowas. Auch Gewalttätigkeiten? Gewalttätigkeiten, es gibt jetzt schon Schläge, auf jeden Fall schlagen die anderen. Ich habe nie zugeschlagen, möchte ich vorher sagen. Mhm. Aber ja, es gibt, die teilen auch Schläge aus, mhm. Blutende Nasen und sowas, aber irgendwie ins Krankenhaus, soweit ich jetzt weiß, noch nicht. Na gut, aber das reicht ja schon aus, wenn allein die Angst besteht, dass man da einen auf die Nase kriegen kann. Ja, eben. Und wenn ich jetzt nicht mehr mitmache, habe ich eben auch Angst, dass ich einer von diesen ausgegrenzt werde. Also zunächst mal muss ich ja sagen, dass ich das toll finde, dass du da so streng mit dir selbst bist und dass du sagst, das möchte ich nicht mitmachen und das ist nicht mehr und das ist nicht mein Ding. Das ist ja auch richtig so, weil die machen unrechte Sachen, das wird kriminell. Mhm. Da fehlt ja nicht mehr viel, bis dann noch härtere Sachen durchgezogen werden. Und dann irgendwann sitzt man im Jugendknast. Ja, eben. Und ich bin jetzt in der 9. Klasse. Ich meine, ich muss langsam auch an meine Zukunft denken. Unbedingt, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt bis zur 13., also Abi oder sonst, mache ich ja schon nächstes Jahr, übernächstes Jahr meinen Schulabschluss. Mhm. Und ich muss auf jeden Fall darauf achten. Und das Problem ist eben, das sind auch keine echten Freunde. Man hängt zwar mit denen rum. Mhm. Und die halten auch immer zusammen, aber eben nur gegen weniger Jüngere oder sonst irgendwas. Mhm. Also nur gegen Schwächere. Und wenn du dich da so ganz allmählich zurückziehen würdest, also dass du zum Beispiel keine Sachen, auf jeden Fall nichts mehr klaust. Also das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Ja, was heißt weniger zurückziehen? Es ist halt meistens während der Schulzeit. Wir haben immer eine Essenspause, die geht eine Dreiviertelstunde lang und dann wird meistens zum Bäcker gegangen oder zur Tankstelle oder sonst was. Und da muss man halt immer mitkommen, wenn man dabei sein will. Ja, und sonst ist man aus deren Augen nicht cool. Und dann kriegt man, ja. Trefft ihr euch denn an Wochenenden oder abends auch? Die meisten machen das, habe ich auch mitgemacht. Also wie gesagt, im 8. Schuljahr. Aber jetzt nicht mehr so? Nee, also inzwischen nehme ich dann immer irgendwelche Ausreden. Also dass ich irgendwie zum Familientreffen muss oder dass ein alter Freund Geburtstag hat oder sowas. Gibt es denn noch ein paar andere, die, wo du glaubst, die denken oder die ticken so ähnlich wie du, die eigentlich da auch raus wollen? Ja, das habe ich auch schon deinen Mitarbeitern gesagt. Ich habe den Verdacht, dass 2, 3 da auch genau wie ich da nicht mehr mitmachen wollen. Mhm. Die klauen auch nichts mehr und die machen das wie ich, wenn jetzt meinetwegen jemand wirklich geschlagen wird, bis zum Bluten geschlagen wird, dass wir dann versuchen, die anderen ein wenig zurückzuhalten. Aber ich muss aufpassen, an wen ich mich da wende. Mhm. Weil in der Regel ist es ja ganz gut, wenn man eine Koalition bildet. Also das heißt immer, wenn man mehrere Leute auf seine Seite holt. Ja gut, aber ich sagte ja, es sind so, wo ich die Vermutung habe, 2, 3 Leute. Aber du bist ja nicht sicher und das könnte auch sein, dass die dich verpfeifen, wenn du mit denen offen drüber sprechen würdest. Genau, ich weiß nicht, ob die da mitmachen würden. Mhm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht mehr mitmachen wollen, aber ich weiß nicht, ob die dann den Mut hätten, sich dann auch den anderen anzuschließen. Also ich merke das auch, die Leute, die da ausgegrenzt werden, das sind viel nettere Leute und mit denen unternehme ich auch ab und zu was, obwohl die genau wissen, dass ich eigentlich mit denen rumhänge. Mhm. Und das sind auch die einzigen, denen ich mich eigentlich bisher anvertraut habe, so 2, 3 aus meiner Klasse. Mit wem hast du über dieses Problem schon gesprochen? Also mit meinem, also eigentlich so offen noch mit niemandem. Mhm. Also nicht mit deinen Eltern? Nein. Geht das nicht? Naja, die Sache ist die, ich fühle mich dann eher so was wie eine Petze oder sowas in der Art und ich möchte auch nicht, ich bin jetzt 15, mit sowas zu meinen Eltern eigentlich kommen. Ich möchte lernen, meine Probleme alleine zu lösen. Ja, ist ein guter Standpunkt, aber manchmal muss man halt auch mal mit Älteren reden oder beispielsweise auch mit einem Vertrauenslehrer. Gibt es einen Lehrer, mit dem du darüber sprechen könntest? Ja, den gibt es. Ja. Völlig, zum Beispiel völlig okay, du rufst mich ja auch an, um mit mir darüber zu reden. Ja. Wenn es nicht die Eltern sein sollen, okay, gebongt, fände ich so ein Gespräch mit einem Vertrauenslehrer schon mal gut. Mhm. Je mehr du redest und je mehr Informationen du sammelst von außen, ist das für dich gut. Das Ziel muss sein, da sind wir uns einig, dass du da rauskommst und du sollst unbeschadet da rauskommen. Ja. Ideal wäre es natürlich, wenn du Leute auf deine Seite ziehen könntest, aber ich verstehe schon, das ist gefährlich unter Umständen und könnte auf dich zurückschlagen. Ja, also vor allen Dingen, wir sind ja jetzt ein Jahrgang, da gibt es dann, ich glaube, 7 Klassen oder sowas, die alle in der 9. sind, so A, B, C, D, E, F, G und sowas. Mhm. Und da sind halt dann fast alle, da sind meistens 30 Schüler in einer Klasse und die sind fast alle, ziehen an einem Strang sozusagen, also sind bei denen. Und wenn ich jetzt meinetwegen da rausgehe und dann stehst du ziemlich alleine da. Ja, 5, 6 Freunde habe, dann bringt mir das auch nicht besonders viel. Vor allem, weil die meisten da auch große Brüder oder sowas an der Schule haben, die auch. Die Frage ist wirklich, ob du wirklich Angst um deine körperliche Unversehrtheit haben musst. Ja, also da bin ich mir ziemlich sicher. Dass du bist dir ziemlich sicher. Dass ich dann was auf die Rübe bekommen würde. Ja. Und das ist schon ein schlimmer Zustand. Das kann natürlich auch auf deine weitere schulische Entwicklung großen Einfluss haben, dass man einfach in der Schule nicht mehr gut ist und man Angst hat. Wenn man Angst hat, in die Schule zu gehen, ist man nicht mehr gut. Ja. Also ich würde dir wirklich dringend raten, zunächst mal das Gespräch mit dem Vertrauenslehrer zu suchen. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Also zu meinen Eltern ist, also ich muss dazu sagen, sie sind geschieden. Ja. Aber verstehen sich einigermaßen gut. Also es ist schon ziemlich lange her, dass die sich geschieden haben. Bei wem lebst du? Ich lebe bei meiner Mutter mit meinem Bruder. Und mit der kommst du auch gut klar eigentlich? Ja, eigentlich super gut. Also ich merke das schon. Ich finde deinen Ansatz finde ich respektabel, wenn du mit 15 sagst, ich will nicht wegen jedem Kram zu meinen Eltern laufen und Mama, Papa, hilf mir. Ich will das alleine lösen. Finde ich eine gute Grundeinstellung. Aber dieses Problem ist schon doch sehr groß. Da bricht man sich keinen ab, wenn man dann vielleicht auch mal ein gutes Gespräch mit der Mutter oder mit dem Vater führt. Es geht einfach darum, dass man eine kluge Strategie überlegt, wie du da rauskommst aus der Situation. So, das würde ich dir, raten, zunächst zu dem Lehrer zu gehen. Dann immer zu überlegen, vielleicht auch mal mit deiner Mutter vielleicht zunächst zu sprechen, dann vielleicht auch mit deinem Vater, wie auch immer. Vielleicht, ich meine, das wäre die allerletzte Möglichkeit, wäre die einzige Lösung, wenn alle Stricke reißen, dass du die Schule wechselst. Oh. Ich weiß es nicht, ich will dir jetzt keine Angst machen, aber weißt du, diese Option, diese Möglichkeit kannst du eigentlich beruhigend im Hinterkopf haben, nach dem Motto, also wenn alles reißt, kann ich das immer noch machen. Das ist im ersten Moment ein bisschen ein Schock, die Vorstellung, ich muss da weg, aber letztendlich könnte es auch deine Rettung sein. Ja. Weißt du? Ich nehme das sehr ernst, was du da sagst und kann mir gut vorstellen, dass das ein großes Lebensproblem ist, in dem du da drin hängst im Moment. Mhm. Weil du bist ja jeden Tag damit konfrontiert. Ja, schon. Jeden Tag aufs Neue. Mhm. Ja, meistens. Also ich versuche natürlich, mich von denen im Unterricht oder sowas zu distanzieren. Mhm. Also im Unterricht mache ich meistens extra laut, damit mich die Lehrer von ihnen wegsetzen oder sowas. Ah ja, ja, sehr gut, ja. Ja, aber ich meine, das wirkt sich natürlich auch auf meine Note aus. Absolut, ja. Also, das wäre von meiner Seite jetzt erstmal die ersten Ideen, Ben. Jetzt möchte ich auf jeden Fall, dass wir dich nochmal zurückrufen und dann wird meine Psychologin auch nochmal ein paar Worte mit dir sprechen. Mhm. Die hat vielleicht auch noch die eine oder andere Idee. Und dann geht das mal an mit dem Vertrauenslehrer und mit deiner Mutter. Ja. Ja? Okay. So, jetzt legst du bitte auf und die Sabine, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Noch was? Ja. Könnte ich vielleicht ein Autogramm von dir haben? Gerne, dann kannst du der Sabine gleich deine Anschrift nennen. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Ben, alles Gute und toi, toi, toi. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema auf dem Strich. Ich möchte gerne mit Leuten, also mit Frauen und mit Männern sprechen, die auf dem Strich arbeiten. Ich möchte gerne mit Männern sprechen, die ab und zu oder regelmäßig den Strich aufsuchen. Gerne aber auch mit Streetworkern, die dort arbeiten, Sozialarbeitern, die dort arbeiten. Oder vielleicht auch mit Frauen, die ihre Männer vielleicht irgendwie entdeckt haben, wie sie dorthin gegangen sind. Und was ist dann daraus geworden? Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, auf dem Strich, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr unter der bekannten Telefonnummer, gerne auch während der Sendung und per Mail domian@wdr.de. Möchte gerne mit Huren sprechen, mit Strichern sprechen, mit Menschen, die Dienste in Anspruch nehmen und so weiter. Alles, was mit dem Strich zu tun hat. Das ist unser Thema morgen auf dem Strich. So, jetzt geht's weiter mit unserer freien Themennacht und herzlich willkommen, sage ich, zu Anke. Und Anke ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Anke. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Anke. Um was geht's bei dir? Eigentlich um was ganz Nettes. Ich hatte ein ganz nettes Erlebnis heute Abend und das beschäftigt mich jetzt gerade so sehr, dass ich das gerne mal teilen wollen würde. Ja, nur los. Also, ich bin 40 und habe natürlich vielleicht auch schon ein bisschen was gesehen im Leben und war heute Abend das erste Mal in einem, ja, wie man so sagt, SM-Club. Oh, ja. Mann, Anke. Ja. Unsere Anke geht in einen SM-Club. Ja. Alleine? Nee, mit einem guten Freund von mir, den ich schon sehr, sehr lange kenne, wo ich aber weiß, dass so gewisse Tendenzen bestehen. Und ich habe dann gesagt, oh, ich möchte mir das gerne mal angucken. Bist du eine Solo-Frau? Ich bin Solo, ja. Du bist Single, ja. Okay. Ja, genau. Und wie gesagt, bin auch schon durch alle Höhen und Tiefen im Leben gegangen, was das anbetrifft. Und war ganz positiv. Moment, stopp. Was das anbetrifft? Sexualität, meinst du? Ja. Also du hast SM-Erfahrung? Naja, SM-Erfahrung ist vielleicht irgendwie blöd gesagt. Aber es geht natürlich, wenn man ein bisschen was gesehen hat, weiß man, was devot-dominante Beziehungen oder Spielchen bedeuten. Okay, du hast so mal ein bisschen so dich damit beschäftigt, aber so richtig gelebt hast du es noch nicht. Ich hab's auch ein bisschen richtig gelebt, doch aber, auch schon. Aber du warst noch nicht in einem SM-Club? Noch nie. Nie. So, jetzt so, erzähl. Da war ich heute das erste Mal. Erzähl und war uns natürlich ein bisschen aufgeregt und dachte, oh wei, was erwartet mich dann? Was ziehe ich an und wie gehe ich da hin? Erzähl uns braven Spießbürger mal, wie es dazugeht. Ganz, ganz toll. Ganz, also, ganz toll. Was sieht man an? Dafür fängt es schon an. Was sieht also man an? Also ich habe ganz normal, ich habe ein paar ganz normale Jeans. Es war so Dienstag, da ist also, das ist so offener Abend. Ja. Für Anfänger, da kann man mal so gucken gehen. Mhm. Und ich war ganz normal angezogen. Ich hatte natürlich in schwarz, ich hatte eine schwarze Jeans an, ich hatte flache schwarze Schuhe an und einen ganz spießigen Rollkragenpullover. Mhm. Und dann komme ich da rein und das ist so über zwei Etagen. Und dann wird man an der Bar erst ganz nett begrüßt. Und dann war da heute Abend das Thema Bondage. Das heißt Fesseln. Ja. Mhm. Fesselspiele. Was ich tendenziell ganz interessant finde, ja, ich bin ganz lange Flugbegleiterin gewesen und war ganz viel in Japan und die Japaner finden das ja auch alle immer ganz toll, was so Fesselspiele anbetrifft. Ist das so? Weiß ich ja, gar nicht. Ja, ist so. Ist doch, das, ja, ja. Der Japaner an sich steht auf Fesselspiele beim Sex? Ja, die stehen auf Schulmädchenuniform und Fesselspiele. Ach, das ist ja irre. Ist so. Da hast du deine Erfahrungen mit Japanern schon gemacht? Na, ich selber nicht, aber man ist denn da halt, man erfährt es so. Man ist im Hotelzimmer und man wird gezwungen, wenn man das Fernsehen anmacht, sowas sich anzugucken. Aha, okay. So, wir stellen uns dich im Moment noch, du stehst doch immer im Rollkragenpullover da in der. Genau, und ich stehe da in der Bar und esse ein paar Nüsschen und habe ein Glas Rotwein in der Hand und alles ist schön. Und dann fangen die da an und dann ist da, also da war so eine Frau neben mir, ich habe mich mit der unterhalten. Wie liefen denn die anderen rum? Was hatten die an? Ganz normal. Ganz normale Geschäftsmänner von Anzug bis auch Jeans und Hemd. Ja. Also wie ich in jeder Bar ganz normal begegnen würde. So, und wer fing dann da was an? So, und dann war da ein Mädchen, mit der hatte ich mich schon ganz kurz vorher an der Bar unterhalten. So, hallo, ja, ich bin jetzt das erste Mal hier. Und die war so ein bisschen nervös. Mhm. Und dann fragte ich meinen Begleiter, warum ist sie denn so nervös? Und dann meinte er, das wirst du ja schon gleich sehen. Und dann haben die angefangen, die zu fesseln. Also dann hat sie sich erst ausgezogen. Wie mitten im Raum da? Ja. Mhm. Also das ist natürlich... oder gibt es da eine kleine Bühne oder irgend sowas? Nee, das ist halt so mittendrin. Das ist ganz nett gemacht. Da ist so eine Bar und dann ist rechts und links und so, ist wie eine Lounge, wo du sitzen kannst. Ja. Und nach hinten geht es dann noch in so andere Räume. Die haben natürlich auch so Spielräume. Mhm. Und mittendrin ist dann irgendwie oben in der Decke ist so ein Ring. Mhm. Und dann hat sie sich halt, sie war ganz normal angezogen, hat sich dann ausgezogen bis auf den Slip. Und dann wurde sie halt irgendwie angefangen zu fesseln. Also und da kamen Männer oder ein Mann? Ein Mann. Ein Mann. Und hat sie mit Stricken gefesselt? Genau. Ja. Also mit ganz normalen Tauen, wie man sie vom Segeln kennt und von allen anderen Sachen her. Ja. So, und dann nahm das so seinen Lauf und ich fragte mich die ganze Zeit irgendwie, ja, und was ist denn eigentlich ihr Approach dabei oder was empfindet sie, was empfindet er dabei? Ja. Wie war er angezogen? Bitte? Ganz normal. Ganz normal? Ja. Ganz normal, also Jeans, Hemd, nichts Besonderes. Ja, soweit so langweilig, ne? Genau, soweit so langweilig. Ja. Genau, das hat mich so daran fasziniert. Ja. So, und dann haben wir das da irgendwie gemacht und ich dachte die ganze Zeit, gut, aber das Ganze ist für mich natürlich verbunden mit so einer sexuellen Geschichte. Ja. Und ich habe das jetzt das erste Mal irgendwie so erlebt, dass das so ohne geht. Also die haben das dann da gemacht und ganz liebevoll auch miteinander. Und die Leute, die da waren, haben sich das dann irgendwie angeguckt wie so eine Revue oder wie ein Variety oder wie ein Konzert. Lag diese Frau dann gefesselt auf dem Boden? Nee, die wurde natürlich dann ganz komplett gefesselt unter die Decke gezogen. Ach so, das ist ja krass. Die hing dann gefesselt an der Decke? Genau. Ach. So ganz kunstvoll. Ganz kunstvoll. Und ja, sie hat sie die Beine so rechts, links und unter den Brüsten so und über den Brüsten geschnürt und das war schon hohe Schule. Und nur ein Slip an? Ja. Ja. Und hast du den Eindruck gehabt, dass ihr das Spaß macht, dass sie das sexuell erregend fand? Na, ich hatte mich ja kurz vorher mit ihr unterhalten und sie meinte... Gefällt ihr? Das gefällt ihr. Und wie lange... auch nicht mehr. Ach so, das heißt, sie wird gar nicht richtig geil davon? Na, also ich habe die ganze Zeit da an der Bar gestanden und habe halt wirklich gedacht, okay, also wenn die jetzt fertig sind, oder ich habe immer meinen Begleiter gefragt, Entschuldigung, hat sie jetzt ein sexuelles Erregen dabei oder er? Ja. Oder wie? Man weiß es nicht. Ja, aber das war anscheinend nicht so. Weil es war einfach nur irgendwie eine ganz schöne, liebevolle Geschichte. Das hat ungefähr so eine halbe Stunde, 40 Minuten gedauert. Und so lange muss das arme Ding an der Decke hängen? Naja, bis das so eingefesselt ist, es dauert eine Weile. Ja, ist ja jetzt nichts, was irgendwie in 5 Minuten gemacht ist. Okay, und dann ist. Wurde ja sie, Kunst. Ja, okay. Und dann kam sie irgendwann, wurde sie wieder runtergelassen? Und dann wurde sie wieder runtergelassen. Entfesselt? Und dann kam sie runter und dann war sie ganz beseelt und hat sich wieder angezogen. Und das war's dann. Das ist ja kurios, so habe ich es auch noch nie gehört. Ich dachte, da ging es hart zur Sache. Ja, aber so scheint es ja zu sein. Und dann kam sie an die Bar und hat irgendwie eine Cola bestellt. Und war entspannt. Und war total entspannt. Hast du sie gefragt, ob sie da oben hängend an der Decke einen Orgasmus hatte? Hatte sie nicht. Hast du sie gefragt? Ja. Ach, wie toll. Aber sie hatte keinen. Nee. Und derjenige, der sie gefesselt hat, den habe ich auch gefragt. Er hatte dabei keine wirklich... Natürlich ist da immer so eine leichte sexuelle Handlung mit dabei, aber er hatte jetzt wirklich nicht das Bedürfnis, sie benutzen, gebrauchen, irgendwie dominieren zu müssen. Also sondern es geht nur um diesen Akt an sich, dieses Fesseln, dass es was Schönes ist. Also für mich wäre es jetzt in der aktiven oder in der passiven Rolle völlig uninteressant. Ich fände es völlig langweilig, aber bei dir ist es anders. Du fandst das schon in einer gewissen Weise interessant bis anregend. Naja, ich fand es spannend, weil ich hab das in meinem Leben bisher nur erlebt mit so einer sexuellen Variante. Mhm. Wärst du denn gerne die Frau gewesen, die gefesselt wurde? Ach du, Marianne, das habe ich so oft in meinem Leben gehabt. Nein, das möchte ich nicht mehr gerne haben. Ach so, das hast du schon so oft gehabt? Das habe ich gehabt, ja. Ach so. Also das sind Spielchen, die man spielen kann, die man nicht unbedingt spielen muss. Das kann man haben, das muss man nicht haben. Ich verstehe. Dich hat das Dezente daran fasziniert. Genau. Ah ja. Und weil es einfach so ein entspannt netter Abend sein kann, es ist Dienstagabend in Berlin. Normalerweise liegt man auf der Couch und liest ein Buch um die Uhrzeit. Ja. Und es passiert sowas in Berlin. Und auf so eine entspannt nette Art und Weise. Das heißt, du gehst da jetzt immer wieder mal hin? Mal gucken. Mal gucken. Mal sehen, was nächste Woche für ein Themenabend ist. Mal gucken. Ja, also mal gucken, was ihr so bringt. Deshalb, also es ist eigentlich nur eine nette Geschichte, die ich erzählen wollte, dass sowas alles immer gar nicht irgendwie verrufen und dunkel und dreckig und mit irgendeiner sexuellen Geschichte sein muss. Ja, keinesfalls pornografisch, ne? Überhaupt nicht. Es kann einfach nur wirklich, und so ist ja auch, das ist ja auch diese Geschichte dieser Bondage-Sache aus Japan kommend, es ist ja eine Kunst. Ja, ich habe doch gar keine Ahnung von. Eine Kunst, sich dann so entsprechend einwickeln zu lassen oder jemanden so einzuschnüren. Genau, es geht um eine Kunst. Ja. Und es ist wie, wenn man auf eine Vernissage geht oder sich irgendwie schöne Bilder anguckt. So habe ich das heute das erste Mal erlebt, dass sowas so rübergebracht wird, dass es einfach nur eine Kunst ist. Gehört denn zu diesem Einwickeln oder Umseilen des Menschen auch, dass der auch geknebelt wird? Oder ist der Mund frei? Der Mund ist frei. Der Mund war heute Abend frei. Mhm. Es gibt natürlich wahrscheinlich Varianten davon, wenn es dann in so eine sexuelle Geschichte geht, wo dann ein Knebel dazukommt. Aber das war heute eben auch. Aber wie gesagt, nicht. Es muss halt nicht sein. Ja. Wenn es um so eine schöne Geschichte geht, dann muss es nicht sein. Also Anke ist ganz entspannt. Total. Hat einen wunderbaren Abend erlebt. Ja. Und musste den jetzt mal teilen. Das ist sehr nett. Das finde ich sehr nett, weil auch interessant übrigens. So habe ich das noch nie gehört. Freut mich. Ja, ich glaube, ganz viele Leute haben das so noch nie gehört, dass es dann, also dass es das gibt, kriegt man natürlich mit, aber dass es so abläuft, wie du es gerade geschildert hast, ist, glaube ich, für viele neu. Man sollte definitiv mal die Hemmschwelle überschreiten und mal in einen solchen wenn es schön angeboten wird, sich sowas dann auch mal angucken, weil es ist wirklich eine Bereicherung. Anke, ich danke sehr für deinen Anruf und wünsche dir noch viele nette Abende in solchen Clubs. Danke. Alles Gute, tschüss. Noch. Ciao. Tschüss. So, wir machen weiter mit um 1.46 Uhr mit Thomas. Und Thomas ist 25. Guten Morgen, Thomas. Hallo, grüß dich. Darf ich Jürgen sagen? Ja, du kannst Jürgen oder Domian sagen, wie du willst. Aber du musst den Fernseher oder das Radio, den Ton abstellen. Okay, mache ich. Ja. Und zwar geht es um Folgendes bei mir. Ich leide unter sehr starken Depressionen. Wie lange schon? Seit 3 Jahren jetzt schon. Und vorher gar nicht? Nee, zuvor gar nicht. Also das ist dadurch entstanden, dass da vor 3 Jahren mein Vater gestorben ist und 2 Wochen darauf meine Mutter. Oh Gott. Und dann ging's los. Waren beide schwer erkrankt? Nee, eigentlich nicht. Also meine Mutter ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen und mein Vater, der hat halt Tabletten genommen. Also der hat sich selbst das Leben genommen? Genau. Mhm. Und dann ist die Mutter kurz danach durch einen Autounfall ums Leben gekommen? Genau. Wie tragisch und wie schlimm für dich? Ja, und dann hat es halt, wie gesagt, mit den Depressionen angefangen. Mhm. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch drei Brüder. Ja. Eltern? Eine Schwester. Ah ja. Bist du der Jüngste oder mittendrin? Ich bin der Jüngste. Ah ja. Mhm. Und aber ich habe eigentlich wenig Kontakt mit ihnen, weil dadurch, dass ich halt die Depression habe, habe ich dann wieder viele Tage drin, wo ich einfach keinen sehen will. Mhm. Meine Freundin will ich dann auch nicht sehen. Ah, du hast eine Freundin? Ich habe eine Freundin, ja. Kannst du denn deinem Beruf nachgehen, trotz der Depression? Teilweise. Also ich bin Fußballprofi bei den Amateuren von 60. Ah. Und habe aber dann so teilweise so Tage, wo ich dann auch nicht zum Training gehe. Habe aber Therapie auch schon hinter mir. Mhm. Gehst du denn bei deinen Kollegen, bei den Fußballern offen mit der Erkrankung um? Nein, die wissen es nicht. Warum nicht? Ja, ich habe halt einfach Angst, dass dann vielleicht was in den Profi-Verein durchbricht und ich dann keinen Vertrag mehr kriege, weil ich habe jetzt ein Vertragsangebot für die Rückrunde bekommen. Mhm. Verstehe ich. Und andererseits nach dem großen Medienecho durch den Tod von Robert Enke, dachte ich, dass das etwas anders gehandhabt wird in der Szene. Ja, das kann vielleicht sein, aber wie gesagt, ich traue mich da einfach irgendwie nicht. Mhm. Wie funktionierst du denn dann während des Spiels? Kannst du dich da abspalten und wenn du am Spielen bist, dass du da gut bist, oder holt dich die Depression dort auch ein? Also ich habe schon zwei Spiele gehabt, da wo es bis zur Halbzeit wirklich super ging und dann bin ich aus der Halbzeit rausgekommen und dann war es vorbei und dann habe ich aber natürlich auch gleich vier Tore kassiert, also da hat mir dann irgendwie die Lichter ausgeschalten und mir war dann alles wurscht. Mhm. Meinst du, dass deine Kollegen irgendwas ahnen, dass mit dir was nicht so stimmt? Ich weiß es nicht. Also ich würde es mir jetzt nicht wünschen, aber könnte vielleicht sein. Mhm. Ach, du würdest es dir wünschen, dass die das ahnen? Ja. Mhm. Hast du aber die Sorge, es ihnen zu sagen, weil du dann denkst, du schaffst die Karriere nicht, den Karrieresprung nach weiter oben nicht? Genau. Das ist schon Wahnsinn, ne? Ja, also für mich ist es halt speziell schlimm. Bitte? Für mich ist es halt speziell schlimm, weil wie gesagt, ich habe jetzt den Vertrag für die Rückrunde und ich bin halt teilweise auch echt am Überlegen, soll ich ihn unterschreiben oder nicht, weil danach fange ich an, dann geht's wieder nicht und dann ist vorbei. Jetzt lass uns über Therapie und Therapien sprechen. Du hast gerade angedeutet, du hattest schon mal eine Therapie. Ja. Wie lange hast du die Therapie gemacht? Ein halbes Jahr. Was war das für eine Therapie? Das war eine Ergotherapie. Eine Ergotherapie? Ja. Also keine spezielle Therapie gegen Depressionen? Nee, das nicht. Also mein Arzt hat sie mir zwar empfohlen, aber ich wollte es zu dem Zeitpunkt nicht wahrhaben, dass die Depressionen so schlimm sind. Das heißt, du warst noch nicht bei einem Psychologen oder bei einem Psychiater? Ja, beim Psychologen schon, aber wir haben halt nur drüber gesprochen. Mhm. Du nimmst doch keine Medikamente ein? Doch, Tabletten. Ah ja. Die wurden mir verschrieben. Ja. Aber im Moment bist du nicht in ärztlicher oder psychologischer Behandlung? Nee, im Moment nicht. Mhm. Das, was du da gemacht hast, das hat dir offensichtlich nicht viel gebracht? Nee, hat's nicht. Mhm. Und dann kam ja, wie gesagt, durch die Medien der Tod von Robert Enke noch zur Sprache und das alles. Und das hat mich dann noch richtig zurückgeworfen, weil ich mir dann gedacht habe, wenn er das ja auch hatte und ihm das jetzt so gegangen ist, wie wird das mit mir weitergehen? Mhm. Kann ich einerseits verstehen. Andererseits, Thomas, hatte ich so die Hoffnung, wenn man in so einer traurigen Situation überhaupt dann noch von Hoffnung reden kann, dass die Leute, die betroffen sind, also jetzt in deinem Fall du eben, der du betroffen bist, dass das vielleicht auch Mut macht, einmal das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine mit meiner Erkrankung. Und das, was Robert gemacht hat, war ja nun eher das Schlimmste, was passieren konnte, sondern dass man sich vielleicht vorher Hilfe holt und gezielt sich behandeln lässt. Ja, das schon, aber wenn man halt depressiv ist, dann will man es halt teilweise selber nicht wahrhaben und dann hat man einfach zu nichts Lust. Ich verstehe, aber immerhin respektiere ich sehr und nehme das zur Kenntnis, dass du hier anrufst und mir das erzählst. Das ist ja ein großer, das ist ein großer Schritt. Ja, ich habe jetzt im Moment seit 3 Tagen eigentlich 3 gute Tage hinter mir. Aber der nächste Schub kann halt, wie gesagt, jeden Moment wieder kommen und dann kann es passieren, dass ich eine Woche wieder im Bett liege und gar nicht rauskomme. Das wollte ich gerade fragen. Wenn der Schub kommt, wie müssen wir uns das vorstellen? Du bist dann komplett zu Hause im Bett. Richtig, also ich werde dann um 10 mal wach und dann merke ich das halt schon, dass gar nichts geht heute und dann bleibe ich im Bett liegen und mach gar nichts. Vorhang zu, Zimmer dunkel, einfach komplett Ruhe. Aber in diesen Tagen musst du doch wahrscheinlich auch trainieren. Ja, ich lass mich dann von meinem Arzt krank schreiben. Also ich habe da einen Arzt, der wo das weiß, also das ist aber dann auch der einzigste von den Ärzten, der wo das weiß. Vereinsärzte wissen das jetzt nicht bei mir. Ja. Und der schreibt mich halt dann zum Beispiel krank mit Magen-Darm-Grippe. Ach so. Ja, kann man auch nicht immer machen. Irgendwann fällt das auf. Ja, es ist halt immer was anderes dann. Dieser Arzt, der dich dann immer wieder krank schreibt, der weiß um deine eigentlichen Sorgen und Probleme. Was rät dieser Arzt dir denn? Ja, er sagt halt zu mir, ich soll vielleicht nochmal zum Psychologen gehen oder sowas, aber ich bin halt immer der Meinung, der Erste kommt mir nicht helfen und da kann mir eigentlich keiner dann helfen. Das finde ich eine falsche Einstellung, Thomas. Ich garantiere dir, dass es jemand gibt, der dir helfen kann. Wenn du das so siehst, nur weil das beim ersten Mal, und das ist ja gar nicht richtig eingefädelt worden, weil das da nicht funktioniert hat, daraus zu schließen, es funktioniert nie, ist völliger Schwachsinn. Und was halt bei mir dann noch teilweise recht schlimm ist, wenn ich dann so Depressionsschübe habe, dann rauche ich ab und zu mal einen Joint und dann geht es mir teilweise sogar für 1-2 Stunden wirklich besser. Aber du lebst auf dünnem Eis, ist dir klar. Du riskierst eventuell, dass du deinen Beruf nicht mehr weiter fortführen kannst. Ja, das weiß ich. Ne? Wenn nicht bald und ganz schnell was passiert. Ich sag dir, es gibt mittlerweile so gute und gezielte Behandlungstherapien für depressive Menschen, für depressionserkrankte Menschen, dass du wirklich mit großer Hoffnung in so eine Therapie hineingehen kannst, dass dir auch geholfen werden wird. Ja. Das ist nicht ein Schicksalsurteil, dass du jetzt dein Leben lang diese Erkrankung hast. Ich möchte dir wirklich Mut machen und dich animieren, so schnell wie möglich dir Hilfe zu suchen. Der Fall ist klar, du bist in dieses Loch gestürzt nach diesen schweren Schicksalsschlägen und da kommt man nicht alleine raus. Und indem du dich zurückziehst in deine 4 Wände, wenn es dir schlecht geht, wird es letztendlich nur noch schlimmer. Ja, ist schon klar. Du musst gezielt erst etwas unternehmen. Wir werden dich gleich gerne auch noch ein bisschen beraten, was du machen kannst. Aber du musst ganz schnell in professionelle Hände gehen. Kommen. Okay. Das wäre super, wenn ihr mich dann noch berate. Absolut, absolut. Stell dir mal vor, es würde sich so weiterentwickeln, dass du aufgrund der stärker werdenden Erkrankung auch noch deinen Beruf an den Nagel hängen musst. Ja, klar. Das heißt, da würde der Strudel ja immer stärker, der dich nach unten zieht und die schlechten Gefühle und Traurigkeiten. Wie geht denn deine Freundin damit um? Ja, das ist halt auch so eine Sache. Mal sehe ich sie und mal sehe ich sie nicht. Weiß sie, dass du an Depressionen leidest? Sie weiß es. Sie weiß es. Und was hat sie dir bisher so geraten? Ja, also sie hat halt für mich jetzt nochmal eine Ergotherapie beantragt, also klar gemacht. Und zu der gehe ich jetzt dann auch nochmal, hoffe ich mal. Dass ich bis dahin halt nicht nochmal so einen Schub kriege, dass ich sage, mir ist wieder alles wurscht. Und dann schauen wir mal wieder weiter. Wer kontrolliert eigentlich das Medikament, was du bekommst? Von wem kriegst du das? Das nehme ich selber. Wer hat das verordnet? Der Arzt. Der Arzt, der dich... Achso. Genau. Ja. Okay, also Thomas, ich finde, es muss richtig jetzt was in die Gänge geleitet werden. Und ich möchte, dass dich meine Psychologin jetzt berät, was du wirklich gezielt und gut in der Situation machen solltest und kannst. Und dann machst du es auch. Okay. Ja? Jetzt habe ich noch eine Frage. Darf ich dir dann ein Hirschen schicken? Ja, sehr gerne. Freue ich mich. Natürlich. Sehr gerne. Okay. Sehr gerne, Thomas. Also, du legst jetzt erstmal auf und dann ruft dich Sabine, meine Psychologin, an und dann redet ihr in Ruhe im Hintergrund weiter. Okay? Okay, super. Alles Gute und ich freue mich auf deine Post. Danke. Tschüss. So, und hier ist Elli und Elli ist 73. Guten Morgen, Elli. Guten Morgen. Guten Morgen, Elli. Ich bin so lieb, da soll ich jetzt ganz kurz, so kann ich nicht mehr lange reden. Ja. Ja, und zwar bin ich verliebt in ehemaligen Arbeitskollegen. Und so, das Problem ist nur, ist mein Sohn und so, die wissen das alles, aber er hat Hemmung, das seinem Sohn zu sagen. Wie alt ist er denn? Auch wie ich, 73. 73. Und der Sohn ist wahrscheinlich 50 oder sowas. Nee, das glaube ich erst 30, weiß ich nicht. Und er hat Hemmungen, es seinem Sohn zu sagen? Ja. Warum? Ja. Und wir schwimmen alle beide Folge 7, das hätte ich nie gedacht, dass man das in dem Alter noch kann. Ja, ich finde es auch großartig und ich gratuliere euch, dass ihr euch gefunden habt. Ja. Ich verstehe nicht, warum er sich schämt, das seinem Sohn zu sagen. Weiß ich nicht. Der hat mich ganz verliebt, der sagt, du machst mich verrückt und so, ich hab dich so und so, aber lass mir Zeit. Bloß in unserem Leben haben wir nicht mehr so viel Zeit. Genau, das ist eine richtige Einstellung, da zählt jeder Tag und jede Woche. Ja, ich habe auch gesagt, ich sage, da geht jeden Tag um Friedhof zu seiner Frau. Und ich sage, das musst du nicht machen. Ich habe auch da ein Bild stehen von meinem Mann, der mit dem Brüstige gehen drüber und so. Mhm. Ich meine, es wird bei mir, es ist 8 Jahre her. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich mich nochmal verlieben kann. Also, ich find's ganz toll und gratuliere dir nochmal sehr herzlich dafür. Und mach mal dem Burschen ein bisschen Dampf, dass er das seinem Sohn sagt. Mensch, der Mann ist 73, der hat so viel erlebt in seinem Leben. Ja. Da kann er doch seinem Sohn sagen, ich bin nochmal glücklich verliebt und das muss. Ja, wir kennen uns schon lange, wir waren früher Arbeitskollegen. Ach so, ja, genau, hast du ja gesagt gerade. Ja. Kennst du diesen Sohn denn auch? Nein, nur vom Sehen, ganz kurz. Ja, also kannst du es nicht einschätzen? Ich habe mich besucht in meinem Wochenendhaus. Ich habe Wochenendhaus. Ja. Da ist nicht weit, da kommt er manchmal so am Fahrrad und so. Also, da hast du deinem Sohn gesagt, nein, der braucht nicht alles wissen und so weiter. Also, aber das wäre für euch und für ihn, für deinen Freund besser, er wäre freier, wenn der Sohn das wüsste. Ja. Ja, dann muss er es auch sagen. Mein Sohn und mein Enkelkind, die sind glücklich über die Oma. Das ist die Oma wieder so. Und wenn der Sohn was dagegen zu meckern hat, dann soll er meckern, aber ihr sollt glücklich sein. Du machst ihm ein bisschen mehr Dampf, ich muss Schluss machen, ich wünsche euch alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Elli. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik, heute nach Tobias Fritz und morgen heißt unser Thema auf dem Strich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die auf den Strich gehen, die auf dem Strich arbeiten oder die Probleme mit dem Strich haben. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, unter der bekannten Telefonnummer um 1 sind wir dann auch da oder mailen domian@wdr.de. Gute Nacht, bis morgen, tschüss.